Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Raumschiff Majestix ruft die Schürfrobots. Hier Asteroid X. Und hier Objekt Z Delta. Wie geht es bei euch da draußen? Ich habe die defekte Empfangseinheit von Schürfrobot IDEF-X ausgetauscht. Der Abbau von Lithium auf Asteroid Bonus 3000 kann jetzt wieder zügig weitergehen. Das Objekt, das den Schaden verursacht hat, ist sichergestellt. Ein Mini-Asteroid. Über die Zusammensetzung bin ich mir noch nicht im Klaren. Ich bringe das Ding mit ins Raumschiff. Könnt ihr uns auf die Spur von Platin-Vorkommen bringen? Alles klar. Dann könnt ihr ja zum Essen raufkommen. Was gibt's denn? Steak, Kartoffeln und Bohnen. Frisch in der Nährlösung gewachsen. Wunderbar. Mein Großvater hat mal erzählt, er hat noch erlebt, wie man Kartoffeln und Bohnen auf dem Boden, also in der Erde, also ich meine in der Erde angepflanzt hat. Landwirtschaft hat man das genannt. Weiß schon. Und Fleisch gab's nur von echten Tieren. Ein Wahnsinn, der dazu beigetragen hat, unseren Planeten beinahe zu ruinieren. Zu Beginn des Jahrhunderts. Jetzt ist die Erde wieder grün und wild und hat wieder Millionen verschiedene Pflanzen und Tiere. Und was wir zum Leben brauchen, das züchten wir uns selbst. Steak, Kartoffeln und Bohnen. Ich habe einen Bärenhunger. Beam uns rauf, Scotty. Du hast wohl zu viele alte Science-Fiction-Filme angeschaut. Also, schwingt euch in eure Shuttles. Steak und Kartoffeln aus dem Biotank. Was wir in Zukunft essen werden. Sendung von Markus Metz. Kapitel 1. Der Flaschenhals. Es war einmal ein Planet in einem Sonnensystem am Rand der Milchstraße. Eine der vielen Spezies, die sich auf diesem Planeten entwickelten, nannte ihn Erde. Es handelte sich dabei um eine zivilisationsbildende und sprachbegabte Spezies namens Mensch. In vergleichsweise kurzer Zeit hatten sich diese Menschen den Bedingungen auf dem Planeten angepasst. Und so verbreiteten sie sich über die Erde, und zwar in einem Maße und einer Geschwindigkeit, dass sie nun selber den Planeten extrem veränderten. Man nannte diesen Abschnitt das Anthropozän, also das Zeitalter des von Menschen gemachten Wandels, das unweigerlich auf eine gewaltige Katastrophe zusteuerte. Schuld daran war vor allem, dass es immer mehr Menschen gab, deren Ansprüche obendrein immer weiter wuchsen. Die Menschen fischten die Meere leer und laugten die Böden aus. Sie beanspruchten immer mehr Raum, bis die Vielfalt der Pflanzen und Tiere affenartig schnell zurückging. Ihre Fabriken, die eifrig Dinge produzierten, die eigentlich niemand brauchte, stießen gewaltige Mengen von Treibhausgasen aus, sodass sich das Klima veränderte. Es wurde wärmer und wärmer. Dürreperioden gefährdeten die Ernten. Überschwemmungen wuschen fruchtbaren Boden davon. In manchen Regionen der Erde hatten die Menschen so viel zu essen, dass sie regelmäßig Lebensmittel wegwarfen. Und in anderen Regionen konnten sie ihre Kinder nicht einmal mit dem Allernotwendigsten versorgen. Doch was bislang immer nur einzelne Regionen betroffen hatte, drohte nun der ganzen Erde. Was wir in der Geschichte auf der Erde, also in den letzten Jahrtausenden, schon mehrmals hatten, war die Situation, dass Kulturen in Südamerika, aber auch in Mittelamerika oder man denke an die Osterinsel im Pazifischen Ozean, dass Kulturen also ihre natürliche Umwelt oder die ökologische Tragfähigkeit, die ökologische Kapazität überlastet haben, in dem Maße, in dem diese Kulturen prosperiert sind, sich also entwickelt haben, numerisch zugenommen haben und dadurch natürlich auch mehr Lebensmittel anbauen mussten, dadurch auch Bäume gerodet haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die ökologische Tragfähigkeit geschrumpft ist, geringer wurde. Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bochum. Und wenn es dann noch kleine zusätzliche Veränderungen gab, zum Beispiel eine überdurchschnittliche Trockenheit oder Trockenphase, dann ist das etwas gewesen, was die Kulturen tatsächlich zum Kollabieren gebracht hat. Kollabieren heißt nicht, dass die Kulturen dann notwendig ausgestorben sind, aber sie mussten, wenn sie das jedenfalls konnten, ihren ursprünglichen Lebensraum verlassen. So war es zum Beispiel bei den Anasazi-Indianer, die sind quasi da, wo sie ursprünglich gewohnt haben, spurlos verschwunden und haben nur noch Städte hinterlassen. Und bei den Maya, die sind populationsmäßig ganz krass eingebrochen. Das hat sich jedenfalls gezeigt, dass diese Gesellschaft, diese Kulturen nicht durch den Flaschenhals gekommen sind. Das heißt also, der Ressourcenverbrauch war größer als die ökologische Kapazität. Sie haben ihre Umwelt zu sehr belastet oder überbelastet und daraufhin sind die Populationen zahlenmäßig eingebrochen. Seit Ende der 1970er Jahre gab es auf der Erde kritische Stimmen, die den Flaschenhals erkannt hatten, die ein Ende des Wachstums, eine neue Achtsamkeit gegenüber der Natur, eine Einschränkung der Belastungen und eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten forderten, um eine kommende Katastrophe noch abzuwenden. Aber die Mehrheit der Menschen konnte oder wollte diesen Mahnungen kein Gehör schenken. Der Wachstumskurs wurde nicht verlassen. Der Energieverbrauch wurde immer größer, der Ressourcenverbrauch wurde immer größer. Acker- und Weideflächen haben sich weiter ausgedehnt. Wald wurde weiter, teilweise sogar noch beschleunigt, abgeholzt. Und es liegt in der Natur der Sache, dass sich Gegenbewegungen dann vermehrt bilden, wenn man schon spürt, dass es zu Veränderungen kommt, die auch zunehmend gefährlich werden, die eben auch für die eigene Person zunehmend gefährlich werden können. Und zwar dann, wenn man eben an die Zukunft denkt oder dann, wenn man gesundheitliche Beeinträchtigungen fürchten muss, zum Beispiel durch Mangel an Trinkwasser, durch länger werdende, für den Körper problematischer werdende Hitzewellen oder durch Missernten, durch die Lebensmittel teurer werden oder sich verknappen. Oder wenn man zumindest beobachtet, dass das in anderen Teilen der Welt ist, dann beginnt der Widerstand sozusagen zuzunehmen. Dass sich entwickelnde Zivilisationen an einen Punkt gelangen, wo sie sich mit begrenzten Ressourcen und Lebensräumen arrangieren müssen, scheint zwangsläufig. Egal ob in abgeschlossenen Territorien oder auf ganzen Planeten. Also sprachen manche ganz universell vom kosmischen Flaschenhals. Let me live by the side of the road. Kapitel 2. Das Problem Landwirtschaft. Seit etwa 100, 150 Jahren hat der Mensch einen sehr enormen Einfluss auf die Umwelt und auf die Natur. Die größten Auswirkungen haben wir im Bereich der Landnutzung. Mittlerweile sind 75% der Erdoberfläche in irgendeiner Form von Menschen beeinflusst, überprägt oder modifiziert. An zweiter Stelle steht natürlich der Klimawandel. Die daraus folgenden Konsequenzen sind der Verlust des Artenreichtums. Und dann kommen eigentlich schon die nächsten Punkte, nämlich die Verschmutzung, Auswirkungen der Ausbreitung von invasiven, also fremden Arten in einer Region. Ralf Seppelt, Professor für Landschaftsökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Der Mensch ist an der Stelle eine erstaunliche Spezies, der entzieht tatsächlich dem Planeten fast 25% der nachwachsenden Biomasse, der nachwachsenden Ressourcen jedes Jahr. Das hat keine andere Art global je gemacht. Und da ein großer Anteil dieser Entnahme von Biomasse ist natürlich die Vieh- und Landwirtschaft. Die trägt in ihrer aktuellen Form und in ihrer verbreitetsten Form einer mehr oder weniger intensiven Landwirtschaft zu 20-40% zum Klimawandel, also zur Emission der Treibhausgasen bei. Des Weiteren ist es eigentlich der entscheidende Faktor auch für den Rückgang der Artenvielfalt. Je entwickelter und reicher Gesellschaften waren, desto größer waren ihre Auswirkungen auf die Umwelt, ihr sogenannter ökologischer Fußabdruck. Natürlich gab es Menschen, die alternative Lebensweisen ausprobierten, vor allem auch alternative Landwirtschaftsformen. Biologischer Landbau hier, vegetarische Ernährung dort, Permakultur, bei der sich biologische Systeme in Vielfalt selbst erhalten, ohne Chemie und Energieverbrauch. Gegen die große Entwicklung hatten diese kleinen Gegenbewegungen aber wenig Chancen. Den Einfluss von den Auswirkungen der Landwirtschaft und letztlich auch der Viehhaltung zu reduzieren, ist einer der letztlich wichtigen direkten Hebel, die wir haben, um letztlich zwei Probleme zu lösen. Also zum einen hat es Auswirkungen auf den Klimahaushalt des Planeten. Das heißt, mit einer weniger intensiven Landwirtschaft hat man an der Stelle positive Effekte auf die entsprechenden Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen. Aber man hat auch gleichzeitig positive Effekte auf den Erhalt von Biodiversität, wo die Landwirtschaft, so wie wir sie aktuell hier vor allen Dingen in Europa betreiben, eine große Auswirkung hat. Und das wird natürlich sehr kritisch gesehen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir ja auch eine wachsende Weltbevölkerung ernähren müssen. Aber was mittlerweile gezeigt werden konnte, ist, dass wir in dieser Art und Weise der Bewirtschaftung unsere Landschaften letztlich an der Kapazitätsgrenze führen. Und man sich überlegen muss, welche kleinräumigen Änderungen, Modifikationen eine sehr, sehr große Wirkung haben. Wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, mit kleinräumigen, mit kleineren Feldern, mit entsprechenden linearen Strukturen zu arbeiten, dann muss das gar nicht bedeuten, dass wir große Einbußen in der Produktion haben, aber es hat große Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Das ist eine Wechselwirkung, die in den üblichen Diskussionen immer ein bisschen vernachlässigt wird. In jedem Jahr des 20. Jahrhunderts schlachteten die Menschen weltweit im Durchschnitt 12 Milliarden Tiere. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts machte Vieh 60% aller Säugetiere der Erde aus. 36% waren Menschen und nur noch 4% Wildtiere. Die Menschheit produzierte eigentlich doppelt so viel Nährstoffe, wie sie benötigte. Dass trotzdem fast jeder sechste Mensch Hunger litt, lag an der ungleichen Verteilung. In manchen Teilen der Erde herrschte Überfluss, in anderen Mangel. Verschärft wurde diese ungleiche Verteilung durch die ineffiziente Produktion von Fleisch, vor allem für den unersättlichen Hunger der reicheren Gesellschaften. Der Input von Kalorien in Form von Viehfutter war größer als der Output von Kalorien in Form von Fleisch. Man kann die negativen Effekte unseres Wirtschaftens sich angucken und dann kann man so ein bisschen erschreckt sein von den Konsequenzen, was gerade so geschieht. Also wir haben große Teile der Biodiversität verloren. Es ist zu erwarten, dass wir eine halbe bis eine Million Arten in den nächsten Dekaden weiter verlieren werden. Und das, was wir zurzeit im Biodiversitätsverlust beobachten, vergleichen einige Leute mit dem letzten fünften Artenaussterben am Ende der Dinosaurier. Man kann aber auch positiv daran gehen und einfach letztlich berücksichtigen, dass wir mit all dem, was wir tun, durchaus mehrere Herausforderungen gleichzeitig angehen können. Klimawandel und Artenrückgang und letztlich eine gesunde Ernährung und weniger Zoonosen, soll heißen entsprechende Krankheitserreger, mit denen wir in Kontakt kommen. All das sind alles Auswirkungen ein und des gleichen Prozesses, nämlich eines erhöhten Ressourcenverbrauches. Und um das zu tun, zum einen andere Ernährungsgewohnheiten, nicht unbedingt komplett vegetarisch leben, aber einen massiven Rückgang des Fleischkonsums. Die WHO empfiehlt etwa 70 Gramm pro Tag Fleisch und gleichzeitig ein Vermeiden von Ernteverlusten, das betrifft insbesondere die Länder des globalen Südens, als auch eine massive Reduktion des Wegschmeißens von Nahrungsmitteln. Und der letzte Punkt ist eine wesentlich weniger intensive Landwirtschaft mit kleinräumig strukturierten Landschaften, die dann sicherlich vielleicht etwas mehr manuelle Arbeit erfordert. Dann hätten wir ein großes Rad gedreht. Und das ist durchaus etwas, was sehr, sehr schnell passieren kann. Solange wir allerdings wie hier in Europa, momentan wird gerade die neue EU-Rahmenrichtlinie für die Agrarsubventionen verhandelt, solange wir weiterhin Fläche subventionieren, haben wir als Effekt die Wirkung, dass wir Effizienz fördern. Jeder, der mit großen Maschinen große Fläche bewirtschaftet, das ist die effektivere Art und Weise, Fläche zu bewirtschaften. Und solange wir davon nicht abkommen und sagen, wir möchten aber gerne die Qualität der Landschaften erhalten, was vielleicht ein bisschen mehr Arbeitskraft kostet und nicht mechanisiert werden kann, dann werden wir diese Wende nicht erreichen. Freiwillig wollte die Mehrheit der Menschen nicht auf Fleisch auf dem Teller verzichten. Auch nicht als klar wurde, dass Stress und Angst das Immunsystem der in Massentierhaltung gehaltenen Tiere schwächte. Was die Gefahr erhöhte, dass tödliche Viren auf die Menschen übersprangen und weltweite Pandemien auslösten. Als sich in den 2020er Jahren die klimatische und ökologische Katastrophe verschärfte, blieb den Menschen gar nichts anderes übrig, als ihre Lebens-, Wirtschafts- und Ernährungsweisen radikal zu ändern. Da kam auch eine neue Methode, um Lebensmittel zu erzeugen, gerade recht. Eine neue Methode, um Fleisch ohne Tiere und pflanzliche Nahrung ohne Pflanzen zu erzeugen. Kapitel 3 – Die zelluläre Ernährung. Getreide und Salat ohne Äcker und Beete. Fleisch und Wurst ohne Vieh und Weideland? Die Antwort mehr oder weniger fantasiebegabter Science-Fiction-Autorinnen und Autoren auf diese Vorstellungen war meistens nur reine Chemie. Wenn die Fantasie etwas ins Dystopische lappte, imaginierte man einen industriell betriebenen Kannibalismus, wie in dem Film Jahr 2022, die überleben wollen. Da hieß das künstlich-kannibalische Grundnahrungsmittel Soylent Green. Das andere populäre Untergangsszenario lautete Zero Population Growth. Auf ihrem ruinierten Planeten verurteilte sich die Menschheit selbst zum Bevölkerungsschwund. Jetzt eröffnete die Wissenschaft einen weiteren Ausweg. Zellulär hergestellte Nahrungsmittel. Denn alles, was wir als Nahrung zu uns nehmen, besteht schließlich aus Zellen. Das verbreitetste Verfahren geht dann so, dass man von einem zum Beispiel Rind eine kleine Gewebeentnahme nimmt. Das heißt, man entnimmt diesem Tier Muskelfleisch. Gar nicht viel. Wenn Sie sich vorstellen, dass auf der Spitze einer Nähnadel ungefähr 10.000 Zellen Platz finden und Sie brauchen definitiv nicht mehr als 10.000 Zellen von so einem Tier, dann ist das eigentlich ein kleiner Piekser. Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung, hat das Buch geschrieben »Vom Ende der Landwirtschaft. Wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren lassen.« Dann haben Sie also Muskelgewebe und aus dem Muskelgewebe werden zunächst einmal die Muskelstammzellen identifiziert und isoliert. Die nimmt man also heraus und die vermehrt man dann. Man vermehrt also zunächst einmal die Stammzellen und nicht die Muskelzellen, ganz einfach deswegen, weil sich die Stammzellen sehr gut vermehren lassen. Die sind sehr vermehrungsfreudig. Bei den Muskelzellen ist das nicht der Fall. Die Stammzellen, die kommen in einen Tank, da ist tatsächlich Wasser drin, da ist es warm und zwar genauso warm wie im Körper des Säugetieres, also des Rindes in diesem Fall, 37 Grad. Und dann sind auch noch Nährstoffe drin. Und für die Stammzellen, das ist die perfekte Umgebung, sozusagen das zelluläre Paradies. Und die vermehren sich dann auch entsprechend prächtig. Und wenn man dann genug zusammen hat, dann verändert man die Nährlösung ein bisschen. Man tut da so ein, zwei Stoffe nicht mehr rein. Und dann beginnen sich die Stammzellen in Muskelzellen umzuwandeln. Und wenn man dann eine ganze Reihe von Muskelzellen hat, man hat umso mehr davon, je größer die Tanks sind, dann kann man sie sozusagen ernten. Na, schmeckt's? Fantastisch. Wenn ich mir vorstelle, mein Großvater hat das noch erzählt, wie viele Leute sich damals strikt geweigert haben, das künstliche Fleisch zu essen. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht künstlich. Das Steak hat eben nur nie an einer Kuh gehangen. und die Kartoffeln nie in der Erde gesteckt. Ja, die Kartoffel aus der Nährlösung, ganz ohne Pflanze, die kam dann etwas später. Angefangen hat man damit, Fleisch im Biotank wachsen zu lassen. Bei den Pflanzen funktioniert es auch, da mussten nur die Verfahren erst noch en Detail ausgetüftelt werden. Wie das sogenannte Kallusverfahren, jetzt unten auf der Erde sehr verbreitet. Da setzt man auf Kalluszellen. Kallus entsteht bei einer Zelle, wenn man sie zum Beispiel anritzt. Dann bildet sich sogenanntes Wundgewebe. Das ist bei Menschen ja eigentlich auch so. Ne? Wenn wir bluten, dann bildet sich sofort so eine Art Kruste, die verhindern soll, dass immer weiter Blut austritt und wir irgendwann verbluten. Und bei den Pflanzen ist es ganz ähnlich. Da soll verhindert werden, dass immer weiter Flüssigkeit aus der Pflanze austritt. Also bildet sie Wundgewebe, um die Wunde zu verschließen. Und das macht sie mit sogenannten totipotenten Zellen. Das sind Zellen, die können zu allem werden. Die können zu Wurzelzellen werden, zu Stängelzellen, zu Blattzellen oder auch zu Blütenzellen. Sie haben das genetische Potenzial in sich. Jetzt nimmt man also diese Kalluszellen und man vermehrt sie. Man tut sie auch hier wieder in eine Nährlösung, mit der sie sich dann unter den für sie idealen Bedingungen entwickeln können. Und dann verpasst man dieser Nährlösung pflanzliche Hormone. Also Auxin und Zytokinin, das können Sie auch bei Amazon bestellen zum Beispiel. Und wenn Sie diese Hormone bekommen, dann fangen sich die Zellen an zu spezialisieren. Und jetzt muss man dann diesen Zellhaufen, diesen spezialisierten Kallushaufen mal genauer untersuchen. Also nehmen wir mal an, Sie haben jetzt eine Erdbeerpflanze. Sie haben Kallus von einer Erdbeerpflanze, dann finden Sie darin auch Fruchtfleischzellen der Erdbeere. Und die können Sie dann gesondert herausnehmen und vermehren. Und dann haben Sie am Ende das Fruchtfleisch der Erdbeere, also nicht die Samen und auch nicht die dünne Hautschicht, aber Sie haben das Fruchtfleisch der Erdbeere und können daraus dann wiederum alle möglichen Lebensmittel machen, für Joghurt, für Marmelade und so weiter. Sie können das auch so essen. Kapitel 4 – Das Für und Wider. Anno 2021 gab es weltweit nur ein paar Restaurants, in denen man zum Beispiel in Nährlösung gezogenes Hähnchen bestellen konnte. Aber als die Klimaerhitzung die Nahrungssicherheit zusehends gefährdete, nutzten die Menschen alle Möglichkeiten. So forcierten sie die Produktion zellulärer Nahrungsmittel. Sie begannen also im großen Stil, Fleisch und Gemüse in großen Tanks wachsen zu lassen, fernab der bis dato bekannten Landwirtschaft. Gleichzeitig designten sie auch herkömmliche Nutzpflanzen neu, um durch effizientere Photosynthese deren Wachstum zu verbessern. Das digitalisierte Precision Farming half, den Verbrauch von Wasser, Dünger oder Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Und es verbreitete sich die Landwirtschaft ohne Land, genannt Vertical Farming. Bei den Haupternährungspflanzen der Menschheit, Reis, Mais, Weizen, Kartoffeln und Soja, war Vertical Farming allerdings lange nicht konkurrenzfähig auf dem Markt. Wo man also den Anbau von Pflanzen in Gebäude verlagert, da wachsen sie nicht mal in Erde, sondern die Pflanzenwurzeln können entweder im Wasser wachsen oder sie werden mit einem Nebel aus Wasser und Nährstoffen besprüht. In dem Nebel sind die idealen Nährstoffmengen für die Pflanzen drin oder sie sind auch im Wasser gelöst. Sie bekommen die idealen Lichtverhältnisse, die idealen Wärme- und Umgebungstemperaturen und da wachsen Pflanzen sehr viel besser und sie können sehr viel mehr Nährstoffe aufnehmen. Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung und Autor. Das heißt, Salat, den Sie zum Beispiel, auch wenn der jetzt im Regal wächst, unter völlig künstlichen Bedingungen. Der wächst im Regal. Da sind mehrere Regale übereinander geschichtet. Das können sogar 100 Regale sein. Die wachsen da in Hallen und die Wurzeln hängen, wie gesagt, nicht in der Erde. Aber dann nehmen diese Pflanzen gleichwohl sehr viel mehr Nährstoffe auf. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen bei den zellulären Produkten. Ich habe Beeren angesprochen. Da gab es eine Studie aus Finnland, die das gezeigt hat. Wenn die Zellen unter oder innerhalb der für sie idealen Bedingungen wachsen und ideal mit Nährstoffen versorgt werden, dann bilden sie sehr viel mehr von all den Nährstoffen, Proteine, Vitamine, was auch immer. Trotz aller Dringlichkeit ging die Umwandlung der Landwirtschaft nicht ohne Konflikte ab. Wie manche Menschen Salat, der unter künstlichem Licht in Hallen und auch direkt im Supermarkt wuchs, unnatürlich fanden, gab es auch Vorbehalte gegen Fleisch aus der Nährlösung. Die waren allerdings kulturell recht unterschiedlich. Die Herausforderung ist natürlich dann, dass das Fleisch letztendlich nicht teurer ist als das konventionelle Fleisch, das Sie im Supermarkt kaufen können. Es gibt größere Umfragen, internationale Umfragen, die gehen bis nach China, in die USA oder nach Indien. Da zeigt sich schon, dass sich die Mehrheit der jeweiligen Bevölkerungen schon vorstellen kann, das zelluläre Fleisch zu essen. Und eine andere Studie hat gezeigt, es gibt so eine kritische Masse. Die scheint wohl so bei 25% zu liegen. Wenn also 25% einer Gruppe eine neue Norm übernehmen, dann dauert es nicht lange und dann übernimmt die Mehrheit das Verhalten der Minderheit. Und ich denke, auf globaler Ebene, wenn man jedenfalls diesen Umfragen trauen kann, wäre die kritische Masse schon erreicht. Was die Umweltbilanz betraf, lag die zelluläre Produktion von Fleisch bei Landnutzung und Wasserverbrauch klar vor der herkömmlichen Viehwirtschaft. Weniger eindeutig sah es bei Energieverbrauch und Treibhausgasen aus. Die Tanks, in denen die Zellen sind, müssen 37 Grad warm sein und dafür braucht man Wärmeenergie. Wenn man die jetzt mit dem konventionellen Energiemix herstellt, und der besteht eben noch zu einem großen Anteil aus fossilen Energieträgern, dann hat man einen entsprechenden CO2-Fußabdruck. Das heißt, dann steigen natürlich die Treibhausgasemissionen. Nimmt man dagegen Energie, die aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird, dann haben sie das Problem nicht. Und das würde dann den Einspareffekt nochmal vergrößern. Und natürlich brauchen sie auch nicht all die Flächen, die in Form von Weideflächen gebraucht werden. Und sie brauchen auch nicht die Futterflächen, also die Ackerflächen, das habe ich auch schon gesagt, die notwendig sind, um das Vieh zu füttern. Bei Pflanzen benötigte das In-vitro-Verfahren deutlich weniger Energie. Sie wachsen bereits bei Zimmertemperatur. Weil es weniger Vorbehalte gab, begann man großtechnologisch nicht mit herkömmlichen Lebensmitteln, sondern mit der Produktion von Kartoffeln, die Stärke für die Lebensmittel-, Papier- und Chemieindustrie lieferten. Zuvor wurden dafür etwa in Deutschland 50.000 Fußballfelder Fläche benötigt. Jetzt reichten dafür etwa 3 Fußballfelder. Bald stellten immer mehr Menschen fest, dass die zellulär hergestellten Nahrungsmittel genauso appetitlich aussahen, genauso gut schmeckten und sogar noch gesünder waren als herkömmliches Essen. Schließlich musste ein im Biotank gewachsenes Stück Fleisch nicht mit Antibiotika behandelt werden, Mais und Kartoffeln nicht mit Pestiziden besprüht werden. So konnten die Menschen der Natur vieles von dem zurückgeben, was sie ihr genommen hatten. Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, einen großen Teil der Fleischproduktion zellulär herzustellen, dann würden so große Flächen auf dem Planeten frei werden, also Weideflächen und ein erheblicher Teil der Ackerflächen, dass man da wieder Raum hätte für Natur. Die könnte man dann tatsächlich wieder der Natur zurückgeben, sich selbst überlassen. Und wenn wir auch etwas gelernt haben in den letzten Jahren, dann das, dass sich Natur auch sehr schnell wieder regenerieren kann, wenn man sie denn in Ruhe lässt. Das ist tatsächlich der beste Umweltschutz. Aber dazu muss man natürlich in die großtechnische Umsetzung gehen. Die spannende Frage ist, ist das eine Lösung? Oder ist das eine Perspektive und sollte man darauf setzen? Politiker stellen dann immer die Frage und sagen so, welchen Pfad sollen wir bestreiten? Was ist die beste Lösung und was ist die letztlich dann auch kostengünstigste Lösung? Ralf Seppelt, Professor für Landschaftsökologie. Oliver Stengel stellt zu Recht in Frage, inwieweit wir denn noch genug Zeit haben. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger und interessanter Gedanke. Wie schnell müssen wir handeln? Und alle sagen immer nur, so schnell wie möglich. Aber wie schnell kann ich mit unterschiedlichen Maßnahmen was gebacken bekommen, um es mal ganz flapsig auszudrücken? Er bezweifelt, dass eine Umstellung von Ernährungsgewohnheiten mit der richtigen Geschwindigkeit passieren kann und schlägt deswegen dieses künstliche Essen vor. Ich würde auf meiner Seite allerdings bezweifeln, dass das schnell und rechtzeitig auch die Marktreife erreicht, sodass wir da entsprechende Lösungen finden können. Wenn man sich nur mal vorstellt, welche Möglichkeiten wir hätten, mit einer drastischen Veränderung der EU-Agrarreform jetzt Veränderungen in der europäischen Landwirtschaft zu erreichen, im Vergleich zu einem letztlich Vertrauen auf eine entsprechend technische Lösung durch solche, wie von Oliver Stengel beschriebenen Nahrungsmittel, dann würde ich dem Ersteren, nämlich diesem EU-Agrarreform, meinen Vorzug geben. Ich träumte. Ich träumte. Ich träumte, ich könnte schweben. Ich ließ mich fallen, flog. Ich träumte, ich könnte schweben. Ich ließ mich fallen. Ein Aufprall war nicht in Sicht. Denn du weißt, Technik wird uns retten. Du weißt, du weißt, du weißt. Denn du weißt, Technik wird uns retten. Der geballten Lobbymacht von Bauernverbänden und Saatgut- und Pestizidkonzernen dauerte es dann doch ein gutes Jahrzehnt, bis die EU-Agrarreform zum entscheidenden Teil des angekündigten Green New Deal wurde. Genauso brauchte es seine Zeit, um zelluläre Nahrungsmittel im größeren Stil zu produzieren. Manche Bauern schulten um und stellten sich Nährlösungstanks in die Ställe. Und es entstanden neue Konzerne. Je mehr sich die Menschen an die umweltschonende neue Ernährung gewöhnten, desto selbstverständlicher wurde die großtechnische Herstellung zellulärer Nahrungsmittel zum Teil von Alltagskultur und Stadtbild. Es würden einige Konzerne, die vom Gegebenen profitiert haben, verschwinden. Dafür kämen dann neue Player in die Konzernlandschaft mit auf. Manchen der momentan bestehenden Konzerne mag es auch gelingen, mit den neuen Verfahren erfolgreich zu arbeiten. Die Situation wäre dann schlicht die gleiche. Dann hätten wir einige Konzerne, auf die sich tatsächlich die Marktmacht konzentriert. Was wir dann allerdings nicht hätten, wären die Umweltprobleme, die von dem momentan hergebrachten Verfahren ausgehen. Ich könnte mir aber Folgendes vorstellen. Diese neuen zellulären Herstellungsverfahren, das klingt zunächst einmal tatsächlich sehr kompliziert, aber eigentlich ist es das gar nicht. Das Fachwissen, was man braucht, um die Lebensmittel auf diese Weise herzustellen, die haben Sie nach wenigen Semestern, zum Beispiel Biotechnologiestudium, schon beisammen. Im Grunde ist es auch so, dass Städte zukünftig gar nicht mal auf Konzerne angewiesen sind, sondern dass Städte für ihre eigene Produktion von Lebensmitteln durch solche Anlagen sorgen. Das würde sich finanziell auf jeden Fall lohnen. Sie können diese Anlagen, sei es jetzt die vertikalen Farmen oder die Biotanks, in denen Zellen gedeihen, die können Sie überall hinstellen. Sie können sie in der Wüste anbauen, in der Antarktis ist das auch schon gemacht haben. Sie können sie sogar im Weltraum anbauen. Sie sind ja dann völlig unabhängig von den äußeren Bedingungen. Wir können uns hier oben gut versorgen. Uns fehlt es an nichts. Und wir schicken regelmäßig die Rohstofftransporter aus den Asteroidengürteln an die Vereinigten Staaten von Europa. Aber Kapitel 5. Hört sich nach schlechter das Machbare, wahrscheinlich das Wünschbare und oder ist das der Erwartbare. Baikal-Konflikt wieder ausgebrochen? Gibt es etwa Aufstände der Naturalisten? Es gibt da gewisse Probleme. Wieder mal so ein überraschender Kipppunkt des Klimasystems? Nun spann uns nicht weiter auf die Folter, Commander. Auf den ausgewilderten ehemaligen Weiden und Äckern macht jetzt die Natur ja, was sie will. Da gibt es so viele Wildschweine, dass die Menschen in der Umgebung nicht mehr wissen, wie sie sich gegen die wehren sollen. Aber das ist doch genau das, was wir wollten. Biodiversität. Anderswo weiß niemand mehr, was sich in den Gebieten alles so tummelt. Viele trauen sich nicht mehr, die verbliebenen Transitstraßen zu benutzen. seit dieser Skybus mit Wilderness-Touristen verschwunden ist. Jetzt fordern die Technizisten wieder die Kehrtwende. Sie wollen harmlose Tierparks daraus machen. Schaffen wir es trotzdem durch den Flaschenhals? Wenn man an diese technischen Lösungen glaubt, dann ist immer die Frage, was passiert denn, wenn die implementiert sind? Nutzen wir dann all diese Flächen zum Beispiel, um Biomasse anzubauen und damit Sprit zu generieren? Also sind wir denn sicher, dass wir dann die frei werdenden Flächen wirklich dafür nutzen, Biodiversität zu schützen und weniger Emissionen zu emittieren? Und insofern komme ich nochmal auf das globale Assessment des Weltbiodiversitätsrats vom vorletzten Jahr zurück. Entscheidend ist es tatsächlich, diese Nutzungsänderungen und Verhaltensänderungen zu erreichen. Egal, welche technischen Lösungen wir haben. Die Vorschläge sind vielleicht gut, aber sie sind auch für mich nur ein Baustein. Kapitel 6. Der Geist aus der Flasche. Es gibt Umfragen, die sagen eigentlich, es gibt drei Faktoren, die ganz entscheidend für den Erfolg der zellulären Herstellungsverfahren oder Produkte sind. Das ist einmal der Preis. Das heißt also, die Produkte, die dürfen nicht teurer sein als die konventionellen. Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung und Autor. Das zweite ist der Geschmack. Es muss mindestens genauso gut schmecken wie das konventionelle Produkt. Und der dritte Punkt ist die Gesundheit. Die neuen Produkte sollen so gesund sein wie die, die man bisher gewohnt ist. Und ich denke, in allen Bereichen sind die zellulären Produkte mittel- oder langfristig deutlich im Vorteil. Also bei der Gesundheit deutet es sich jetzt schon an. Beim Preis geht man davon aus, dass je größer die Produktionsmengen sind, dass der Preis unter den von den konventionellen Produkten rutschen wird. Und mit konventionell meine ich gar nicht mal die Bio-Lebensmittel, also die Preise für Bio-Lebensmittel, die sind sowieso immer ein bisschen teurer, sondern tatsächlich der Preis für die konventionell hergestellten Produkte. Und geschmacklich sollte sich auch eine Veränderung ergeben. Also diese Faktoren sprechen für die Durchsetzung der zellulären Verfahren. In letzter Zeit nahm die Bereitschaft eher der Vernunft als dem Mythos, eher wissenschaftlicher Information als Fake News zu folgen, nicht eben zu. Eine grundlegende Veränderung unserer Lebensgewohnheiten hing also in hohem Maße damit zusammen, welche Erzählung wir dazu kreierten. Denn mit der zellulären Ernährung ging ja nicht nur ein kulinarischer Code und eine ökonomische Akzeptanz einher. Wir hatten es ganz nebenbei mit einem philosophischen und auch mit einem religiösen Problem zu tun. Das Verhältnis von Mensch und Natur musste vollkommen anders gedacht werden. Das war vielleicht eine so große Herausforderung an unser Selbstverständnis wie die kopernikanische Wende oder Darwins Evolutionslehre. Vielleicht beförderten ja auch die Pandemien unsere Erkenntnisfähigkeit. Der Mensch war nicht mehr der unter anderem im Christentum propagierte Herr der Schöpfung, Herr der Natur. Um sie zu retten, musste er sich aus ihr zurückziehen und sich in einem technischen Solutionismus neu definieren. Der stieß auch auf Kritik und Widerstand. Wenn die Menschheit durch den Flaschenhals tatsächlich kommt, ist zumindest zunächst einmal das zu erwarten, dass die Menschheit sich dann weiterentwickeln kann, dass sie weiter Wissen akkumuliert, dass sie weiter neue Technologien hervorbringt. Und da ist eigentlich gar nicht mal mehr so viel Zeit notwendig. Stellen wir uns mal vor, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in den nächsten 200 Jahren so zunehmen, wie das bisher der Fall ist, weil wir jetzt mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz auch tatsächlich erste nichtmenschliche Wissenschaftler haben, die an unserer Seite forschen, ist eine Entwicklung in sich, die darauf hindeutet, dass die sogenannte Resilienz, das heißt die Widerstandsfähigkeit der menschlichen Zivilisation gegenüber Stressfaktoren, gegenüber Faktoren, die sie bedrohen, zunehmen wird. Zum Beispiel, wenn man sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse weiter in die Zukunft extrapoliert vorstellt, wird es irgendwann möglich sein, Asteroiden, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind, von ihrer Bahn abzulenken, sodass das eben nicht mehr das Ende der menschlichen Zivilisation sein müsste. Man wird auch viel besser gegen Krankheiten ankämpfen können. Man wird die menschliche Lebensspanne immens verlängern können. Das einzige Problem, was der Menschheit dann noch sich in den Weg stellen könnte, wäre die Menschheit selber. Sprich interne Konflikte mit völlig neuartigen Waffen. Aber ansonsten würde die Widerstandsfähigkeit zunehmen. wenn wir erst einmal durch den Flaschenhals sind. Verzeihung, Commander, ich kann nicht folgen. Wenn wir dann wirklich durch sind durch den kosmischen Flaschenhals. Das müsste jetzt doch bald mal sein. Dann erst sind wir wirklich bereit für das Universum. Hallus? Wenn die Menschheit das in den Griff kriegen sollte, wenn sie es wirklich schafft, mit sich selbst in Frieden zu leben und mit ihrer Umwelt in Frieden zu leben, dann, und dieser Gedanke geht jetzt so ein bisschen an Star Trek über, dann wird sie interessant für extraterrestrische Zivilisationen, so es sie denn geben sollte. Bei Star Trek ist es die oberste Direktive, man darf nicht in die Entwicklung anderer Zivilisationen einschreiten, solange jedenfalls, bis sie einen bestimmten technologischen Entwicklungsstand erreicht haben. Ab dem es dann zwingend ist, dass man sich mit ihnen in Kontakt setzt, denn es lässt sich dann sowieso nicht mehr vermeiden. Wenn die Menschheit gelernt hat, mit sich selbst und mit dem Planeten umzugehen, dann sind sie interessant für Exozivilisationen, weil dann kann man mit der Menschheit umgehen. Momentan ist die Menschheit ein zerstrittener Haufen und sie kämpfen gegeneinander und sie zerstören ihre Umwelt, beziehungsweise eben auch sie schlachten Tiere, also andere Spezies in gigantischen Mengen. Und dann muss man eben als Angehöriger einer Exozivilisation befürchten, oh ja, die könnten auch irgendwann sich gegen uns richten. Also sie sind auf jeden Fall kein angenehmer, kein reifer Gesprächspartner. Zivilisationen haben immer eine Jugendphase und in dieser Jugendphase, und in der befinden wir uns, machen sie eben noch viele Fehler. Und erst wenn sie einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, dann werden sie wahrscheinlich interessant für andere. Und dazu müssen eben bestimmte Bedingungen gegeben sein. Dieses Zurechtkommen mit sich selbst und dem eigenen Planeten, das ist sicherlich so etwas wie eine Reifeprüfung. Das war Steak und Kartoffeln aus dem Biotank. Was wir in Zukunft essen werden. Sendung von Markus Metz. Es sprach Annette Wunsch. Ton und Technik Roland Böhm, Andreas Lucke und Christine Frei. Musikauswahl und Produktion Tobias Roland. Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist und weitere Informationen zu unserem heutigen Thema gibt es unter bayern2.de Zündfunk. Von dort geht es auch direkt zum Generator-Podcast-Angebot. Das Manuskript der Sendung erhalten Sie über den Hörerservice unter der E-Mail-Adresse service@bayern2.de. Geschäft.